Je ganz ehrlich, ist mir so alles egal, ob er jetzt schon hier bei Dunkel oder schon eine Flasche auf mal 40 Sekunden hatte. So, ja.